mich rettet, keiner, der Hilfe bringt, mich mit seinem Leben verkettet und mich heimbringt, mich heimbringt, heimbringt. Bin ein Traum, bin ein Traum, bin ein Traum im Raum. Nacht.